Nach den ersten experimentellen Erfolgen war die Euphorie groß, man hätte ein Wundermittel für den Weltfrieden gefunden. Zwei Sprühstöße am Morgen und Krieg und Gewalt gehörten bald der Vergangenheit an, so die Hoffnung. Nur stellte sich auch hier heraus, durch Oxytocin nimmt nur die Kooperation innerhalb der eigenen Gruppe zu. Sahen die Testpersonen andere nicht als Gruppenmitglieder an, machte sie das Bindungshormon den Fremden gegenüber eher aggressiv. Selbst bei Entscheidungen in Gedankenexperimenten wie den Zugfällen aus dem vierten Kapitel spielt der Stamm eine Rolle. Zur Erinnerung, nur 31% würden einen unbeteiligten Mann mit Rucksack in die Tiefe stoßen, um einen Zug zu stoppen und 5 Menschen zu retten. Diese Prozentzahl geht allerdings bei derjenigen Gruppe von Versuchspersonen nach oben, die sich selbst als progressive Liberals einschätzen. Und zwar sobald die Frage darauf hindeutet, dass es sich bei dem Mann mit Rucksack um einen Feind handelt, also um einen traditionell Konservativen der weißen Oberschicht in den USA, erkennbar am Namen in der Frage, würden Sie Chip Ellsworth den Dritten hinunterstoßen, um 100 Mitglieder des Harlem Jazz Orchestra zu retten? Überraschenderweise antworten Konservative umgekehrt nicht tribalistisch oder gar rassistisch, wenn sie gefragt werden, ob man den Rucksackträger Tyron, ein typischer Name für einen Afroamerikaner, hinunterstoßen soll, um die New Yorker Philharmoniker zu retten. Selbst Affen sind nicht nur für die Unterscheidung sensibilisiert, wer zur eigenen Gruppe und wer zu den Feinden gehört. Sie verbinden mit Fremden auch negative Gefühle, wie eine Studie an Rhesusaffen verdeutlicht. Zeigt man ihnen Bilder von Artgenossen, die entweder zur eigenen Gruppe oder zu einer Fremden gehören, und kombiniert man sie mit Bildern von Spinnen oder saftigen Früchten, so sind die Rhesusaffen immer dann verwundert, wenn zwei Bilder in ihrer Wertigkeit nicht zusammenpassen. Früchte und eigene Leute passen. Gefährliche Spinnen und fremde Affen auch. Aber Feinde und Früchte zusammen macht sie stutzig. Nach einer universellen Moral zu leben, unabhängig von der eigenen Gruppe, fällt Menschen schwer. Dazu müssen sie ihre archaische Neigung zum Tribalismus überschreiben. Um auf globale Empathie und universellen Altruismus umzuschalten, muss man das kalte System einsetzen, die Vernunft. Unser gefühlsbasierter Moralinstinkt ist dafür jedenfalls nicht ausgelegt.